Vorwort. Als mein Student Victor Caetano Andrade und ich uns im Juli 2019 durch das Herz der brasilianischen Neotropis schlugen, mussten wir Giftschlangen abwehren, aber auch riesige Mücken, die sogar die zähe Haut von Krokodilen durchstechen können. Und die Hitze ließ uns den Schweiß bächeweise in die Augen rinnen. In den letzten 10 Jahren hatte mich meine Freilandarbeit in den Tropen von den egelverseuchten, feuchten Regenwäldern Sri Lankas bis in die leicht brennbaren, trockenen Wälder Australiens und die von Vulkanen gesäumten Nebelwälder Mexikos geführt. Dennoch hatte mich nichts auf das wimmelnde Leben, das stickige Klima und das endlose Grün am Amazonas vorbereitet, dem nach der Wassermenge größten Fluss der Welt. Allein um die Freilandstation im Dorf unserer Gastgeber zu erreichen, mussten wir 523 Kilometer auf einer langsamen Fähre, Recreo, zurücklegen. Eine Reise, die atemberaubende 36 Stunden dauerte. Anschließend folgte noch eine 2-stündige Fahrt auf einem kleinen offenen Boot. Mit uns reisten mehrere sperrige Kisten voller wissenschaftlicher Ausrüstung, eine Handvoll Gerätschaften für den Aufenthalt vor Ort und so viel Kleidung, wie der verbleibende Platz und die Willenskraft uns mitzunehmen erlaubten. Victor musste im Lauf der sommerlichen Forschungsarbeiten nicht nur eine Episode des Dengue-Fiebers erdulden, sondern auch eine eiternde, entzündete Blase von der Größe einer kleinen Pflaume an der Hand und den Ausfall eines Flugzeugmotors bei der Landung auf einer lokalen Piste. Das alles passt, insbesondere für die Bewohner Europas und Nordamerikas, zu den Vorstellungen von tropischen Wäldern oder Dschungeln, die viele von uns durch Spiel- oder Dokumentarfilme und Romane gewonnen haben. Von den Prüfungen in Apokalypto bis zu Mowgli, der mit Tieren um die Wette läuft. Für uns sind die tropischen Wälder eine Art Terra Incognita. Sie mögen künstlerische Metaphern und natürliche Ressourcen liefern, aber sie sind gewiss nicht das, was wir uns unter einem Zuhause vorstellen. Im Gegenteil. Die meisten europäisch-amerikanischen Bücher, Serien und Kinokassenschlager, die im Dschungel spielen, vermitteln den Eindruck, tropische Wälder seien grundsätzlich nicht in der Lage, große menschliche Gesellschaften nachhaltig und gefahrlos zu ernähren. Solche Vorstellungen prägen nicht nur das laienhafte, sondern auch das wissenschaftliche Denken. Tropische Wälder wurden bei der Erörterung der Menschheitsgeschichte, wie auch der Geschichte des Lebendigen auf der Erde, häufig an den Rand gedrängt. So besagt beispielsweise das beherrschende Narrativ über die Evolution des Menschen, dass unsere hominiden Vorfahren die Gefahren und die frugale Kost des Waldes hinter sich ließen, sobald sie dazu in der Lage waren und hinaus auf eine offene Savanne strebten, wo sie mit neuen Werkzeugen die reichhaltigen Wildbestände einer solchen Umwelt ausbeuten konnten. Ebenso konzentrierte man sich auf offene Graslandschaften und Küstenstreifen, wenn man nach den Ursprüngen unserer eigenen Spezies Homo sapiens und deren schnellen Verbreitungsrouten rund um den Erdball suchte. Ähnliches gilt auch, wenn wir uns mit der Entstehung von Landwirtschaft oder Städten beschäftigen. Wieder werden die tropischen Wälder oft als unproduktiv außer Acht gelassen, weil man annimmt, es gebe dort grundsätzlich nur schlechten, unproduktiven Boden, Naturgefahren, schwer zu jagende Tiere und ein extremes Klima, in dem sich die Landwirtschaft und die Städte, wie wir sie aus unserer eigenen angeblich komplexen Gesellschaft kennen, unmöglich aufrechterhalten lassen. Angesichts der scheinbar unaufhaltsamen Zerstörung durch industrielle Landwirtschaft und Stadtbevölkerung fragen wir uns, wie solche Lebensräume jemals die Grundlage für weitläufige Felder mit Monokulturen, riesige Weideflächen und geschäftige Metropolen hätten bilden können.